Personenhaushalt mit Anne und Ruben. Der Podcast aus dem Doppelbett. Prost! Klingt super gut, Wein aus Wassergläsern und dann anstoßen. Das hat was. Auf jeden Fall. Ja, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Zwei-Personen-Haushalt. Schön, dass ihr da seid. Wir hoffen, ihr habt es genauso gemütlich wie wir und habt auch vielleicht sogar einen besseren Wein als 1,69er Wein. Bester Wein ever. Weißt du, was ich gesehen habe? Ich habe den ja gekauft und auf dem Kassenzettel stand 1,79. Was? Aber auf dem, hier, das Anzeigeding im Regal, also... Ne, weißt du, da steht immer 1,69. Also ich habe das ja in dem anderen Geschäft eingekauft als üblich. Mhm. Vielleicht ist es da 10 Cent teurer. Wäre voll assi. Ja, da kaufe ich nicht mehr. Die 10 Cent sind es nicht wert. Nee, ich finde das auch kacke da. Weil 1,79 ist ja schon fast guter Wein. Genau, die Grenze ist nicht mehr weit. Die Grenze ist bei 1,70. Ja, alles über 2 Euro kann man ja eigentlich nicht mehr trinken. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich bin gespannt. Nämlich das heutige Thema. Was ist das heutige Thema? Dein Lieblingsthema. Leguan. Nein, nicht Leguan. Über Leguane können wir nicht viel reden. Ja, das stimmt. Okay, jetzt sag alles, was du über Leguane weißt. Also viele sind grün, sie laufen lustig und haben coole Zungen. Mhm. Fertig. Ende der Folge. Schön, dass ihr zugehört habt und bis bald. Nein, sag schon. Nein, was liebst du denn über alles? Krokodile. Auch nicht Krokodile. Auch nicht Leguane. Musik. Nee. Bücher. Ja. Ja? Harry Potter. Ja! Oh mein Gott. Heute geht's um Harry Potter. Und Okay. Du bist ja ungefähr der größte Harry Potter Freak. Geht. Den ich kenne. Okay, ja. Aber es gibt noch deutlich freakigere Freaks als mich. Es gibt immer noch was drüber. Auf jeden Fall. Aber du bist auf jeden Fall, du kennst dich mega gut aus. Und deshalb wollte ich dir einfach mal ein paar Fragen stellen, die ich nicht checke an Harry Potter. Okay. Also ich finde Harry Potter ja auch richtig gut. Ja. Aber du bist da ja natürlich der Experte und ich nutze jetzt die Gelegenheit, um meine Wissenslücken zu füllen. Alles klar. Ich verstehe so ein paar Sachen. Ich hoffe, ich kann dir helfen, weil es gibt natürlich auch wirklich tatsächlich logische Lücken, ne? Ja, okay, dass das mit der Zeitreise Oberschwachsinn ist, wissen wir alle. Naja, das hat sie dann auch selbst eingesehen. Genau, das hat ja J.K. Rowling auch zugegeben, dass man damit alles hätte ändern können. Alles, was sie damit gemacht haben, ist den Seidenschwanz, oder wie hieß er? Seidenschnabel. Seidenschnabel, Seidenschwanz, ist auch gut. Was ist bei dir los? Ja, okay, Entschuldigung, den haben sie gerettet, aber sonst haben sie ja... nicht so viel gemacht mit dieser geilen Möglichkeit, oder? Ja, sie haben auch Sirius gerettet. Ja. Ja, aber ja, es ist natürlich, dann hat sich die gute JK, Wein verschüttet, hat sich die gute JK dann gedacht, ja, also Zeitreise schön und gut, war jetzt geil in diesem Buch, aber leider, ist problematisch, wenn es das gibt, also erwähne ich das einfach nicht mehr. Ja, sie hat es einfach unter den Tisch gekehrt, Beziehungsweise, es wurden dann alle Zeitumkehrer leider zufälligerweise zerstört. Wirklich? Steht das im Buch? Ja, und zwar, ich glaube, als die im fünften Teil in dieser Mysteriumsabteilung gekämpft haben, wo Sirius dann stirbt. Mhm. Ich glaube, da werden auch die Zeitumkehrer zerstört, damit Harry nicht auf die Idee kommt, ihn retten zu wollen oder sowas. Aber im Film kommt das nicht vor. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich muss mal hier kurz den Wein aufwischen gehen. Okay. Wir schneiden das nicht. Es wird jetzt einfach Wein aufgewischt. Ja, okay. So. Ist viel? Nö, nur ein Tropfen. Lusttropfen. Der kalte Bauer. Der kalte Bauer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, kommen wir zurück zum Thema. Ja, ich bin am Start. Jetzt auch eine Wissensfrage an dich. Weißt du noch im ersten Teil, welche Schachfiguren Ron, Harry und Hermine einnehmen? Das ist jetzt eine Quizfrage. Also Ron war auf jeden Fall ein Springer. Ja, das weiß ich auch noch. Und Harry war ein Läufer. Ja, ich glaube auch. Und Hermine war... Ich weiß ein es. Ein Turm. Ja! Voll gut. Das habe ich mir irgendwie gemerkt. Ja, das habe ich so. Aber auch schon so oft geguckt. Und jetzt ist aber die Frage, warum? Also, ich glaube, Ron wollte der Springer sein, um irgendwie mobil zu sein oder so, weil er halt so das Spiel geführt hat, ja, ne? Also er hat ja denen gesagt, wo sie hin sollen und so. Also es ist natürlich dann eigentlich egal, ob er selbst jetzt irgendwie irgendwas macht oder ob er die anderen rumschickt als Springer, ne? Aber vielleicht hat er sich auch schon gedacht, der so ein Springer, keine Ahnung, könnte schon passieren, dass man den mal opfern muss oder so. Also Turm ist ja viel wertvoller, einen Turm opfert man nicht einfach so. Und ein Läufer, ja, Läufer sind auch schon ziemlich geil. Aber Springer ist doch geiler als Läufer, oder? Ja. Gleichwertig. Also die sind gleich viel wert an Punkten. Es gibt Punkte? Es gibt Punkte, ja. Ich weiß aber nicht, wie viel. Also ich habe das System vergessen. Aber es gibt quasi Wertigkeitspunkte für die einzelnen Figuren. In dem Film jetzt oder auch im echten Schach? Nee, im echten Schach. Okay. Also ein Bauer ist ein Punkt zum Beispiel. Okay. Und ich glaube, Läufer und Springer sind 3 Punkte jeweils. Mhm. Ja, aber warum haben die sich da so zugeteilt? Ich hätte gesagt, wir sind 3 Bauern. Naja, Bauern sterben ja als Erste. Ging das in dem Film darum, dass die Figuren, die einnehmen, nicht sterben dürfen? Ja, das ist halt scheiße, wenn die sterben, weil dann zum Beispiel Ron wurde ja dann auch bewusstlos genockt und so von der anderen Dame. Das will man ja nicht. Und Bauern wäre ja wirklich das erste Opfer. Ja, aber warum sind die dann nicht Dame, König und Turm geworden? Ja, König ist natürlich, vielleicht wäre das nicht gegangen oder so, keine Ahnung. Was weiß ich. Ich fand es sehr willkürlich, diese Zuteilung. Das stimmt schon, aber ich glaube, es sollte halt vielleicht verdeutlicht werden, dass dieses Schachspiel, ne, das ist ja sowas krass Mächtiges irgendwie gewesen, ne? So ein, boah, krass, so riesige Schachfiguren und die sind lebendig und die bewegen sich. Mhm. Und die 3 sind ja da noch 11, also echt Kinder. Und dann gleich den riesigen König und die Dame ersetzen zu wollen, das wäre vielleicht auch komisch gewesen, also so vom Gefühl her. Für mich verdeutlichten einfach die Figuren total die Charaktere von den 3. Okay, ja, das ist natürlich auch eine Sichtweise. Harry ist ein typischer Läufertyp. Rennt den ganzen Tag rum. Nee, ist einfach das Opfer. Kann auch immer nur diagonal laufen. Ist einfach ein Opfer. Also Springer ist ja wohl mal das Coolste. Natürlich ist Ron der Springer. Und Hermine ist so der Turm, ja, so... Bisschen langweilig. Nee, aber auch so der kluge Kopf im Hintergrund. Hm. Und Harry ist ein ganz klassischer Läufertyp. Nimmt immer den schwierigsten Weg statt den geraden. Ja. Und ist so, also Läufer ist für mich im Schach einfach die Opferfigur. Schön gesagt. Aber eigentlich ist es ja wie der Turm, ne? Nur, also der Läufer ist ja im Prinzip genauso in Anführungsstrichen mächtig wie der Turm, nur dass er halt nicht geradeaus läuft, sondern schräg. Das stimmt überhaupt nicht. Der kann nicht so coole Sachen machen wie der Turm. So die Plätze mit dem König tauschen und so. Ja, okay, das stimmt. Das war ein bisschen gelogen. Aber schon fast so mächtig wie der Turm, ne? Man kann auch unbegrenzt lang laufen und so. Halt nur diagonal. Das ist halt die Scheiße. Du kannst nicht mit dem Läufer jemandem den Weg abschneiden, wirklich. Ja, immer ist er irgendwie genau da, wo der Läufer nicht hin kann. Ist eine Opferfigur. Ja, ist einfach schon. So ein Handicap, dieser Läufer. Und Harry ist eine ganz klassische Opferfigur. Ja, das ist wohl wahr. So, mir ist noch was aufgefallen. Pass mal auf. In diesem Film, ich glaube, einer der letzten, wo die so durch den Wald laufen, ne? Weiß auch nicht warum, Und Hermine hat diese Tasche, die so unbegrenzt viel Platz hat. Die sind am Horcrux zu suchen. Ja. Ja. Okay. Um Voldemort zu töten, nebenbei bemerkt. Also das ist schon, hat schon einen Sinn. Ja, ich meine, wenn die es den ganzen Film lang machen, muss es auch einen Sinn haben. Was essen die denn die ganze Zeit? Also im Buch wird erklärt, dass die immer in Muggelsupermärkten klauen und so. Ganz ehrlich, was für Assis. Und, oder, also ja, ich glaube, die klauen. Das ist doch überhaupt total bescheuert. Weißt du, warum? Warum? Hermine ist ein Muggel. Also ein Halbmuggel. Ja, nee, Vollmuggel. Also, beide Eltern sind Muggel. Ja, aber sie ist eine Hexe. Ja, okay, ja. Also, die hat eine Tasche dabei, wo so viel reinpasst, wie du willst. Du kannst alles da reinmachen. Mhm. Und die weiß auch von zu Hause aus, dass man Essen nicht nur zaubert, sondern dass man es auch kochen kann. Mhm. Und die kennt auch so Sachen wie Dosenravioli. Ah. Wenn ich jetzt Hermine wäre, ich hätte mir ungefähr 800 Büchsen Dosenravioli in diese Tasche gepackt. Hauptsache den Dosenöffner nicht vergessen. Das ist dann scheiße, ja. Und alles mögliche andere noch, worauf ich Bock habe. 1000 Capri-Sonne. 1000 Sachen, keine Ahnung, Gemüse, Nudeln. Du kannst ja alles da reintun. Gemüse wird halt schlecht, ne? Ja, dann isst du es halt. Also du kannst auch Tiefkühlpizza im Tiefkühlfach da rein tun. Aber Strom kriegt's ja nicht. Doch mit Generator in die Tasche. Und dann raucht's die ganze Zeit aus der Tasche. Also du kannst auch alles, meinetwegen, was jetzt kein Kühlschrank unbedingt braucht, da rein tun. Es gibt alle möglichen Sachen, die in Büchsen verkauft werden. Und diese schon. Büchsen halten 1 Milliarde Jahre lang ungeöffnet. Schon. Aber... Die ist einfach Nichtskönnerin. Aber die hat du nicht musst gut auch, geplant. Also sie hat ja gar nicht perfekt geplant, weil sie hat ja diese Tasche nur als Notfalltasche gepackt, falls sie abhauen müssen. Weil die wurden ja auf dieser Hochzeit, was war es eigentlich für eine Hochzeit? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Doch, von der... Bill und Fleur? Ja, genau. Ja, ne? Ja. Die haben doch geheiratet. Natürlich haben die geheiratet. Jedenfalls wurden die ja auf dieser Hochzeit von den Todessern überrascht. Und mussten dann Hals über Kopf quasi abhauen. Und Hermine hatte halt geilerweise schon diese Notfalltasche gepackt mit so allem, was man unbedingt braucht. Aber noch nicht richtig geplant, oh, wir gehen jetzt 2 Jahre lang Horcruxe suchen. Ah, okay. Also es ist wie die Tasche, die eine Hochschwangere packt, falls jetzt die Venen einsetzen. Ganz genau. Und da packst du auch nicht 800 Dosen Ravioli rein. Nee, aber du gehst auch nicht auf Horcruxjagd. Ja, okay. Ja. Das heißt, die plündern Muggelsupermärkte, was ich super assi finde, weil die können doch auch einfach Essen zaubern. Ich meine, Dumbledore zaubert die ganze Halle voll mit vollen Tellern. Nee. Doch. Nein. Doch. Das stimmt nicht. Ach so, das machen die Teller, scheiß Elfen, ne? Die Teller, okay, ich erkläre dir jetzt das System von Hogwarts. Ja, okay, danke. Die haben diese große Halle, wo die immer essen, ne? Und ein Stockwerk tiefer, wo man eigentlich nicht hinkommt, ist quasi die Küche mit den Hauselfen. Und in dieser Küche sind exakte Kopien von den ganzen Tischen oben drüber. Und die Hauselfen, die kochen das Essen da unten und die stellen dann das Essen auf den Tisch in ihrer Küche und dann werden quasi die Tische getauscht. Oder dann fliegt oder dann kommt das Essen, was da unten steht, wird dann exakt nach oben quasi gezaubert, weil man Essen bewegen geht. Aber laut den Blablablas Regeln der Transformation oder so, kannst du kein Essen nämlich herzaubern. Das geht nicht. Steht das so im Buch, ja, wie das funktioniert mit den Hauselfen? Ja, das wird beschrieben. Okay. Ja, da weißt du mal wieder mehr. Ich glaube im 4. Teil oder so. Hey, dann müssen die eine riesige Küche haben. Ja, riesige Küche, da arbeiten ja auch hunderte von Hauselfen. Will ich auch. Ja, und die werden bezahlt, also wenn sie wollen. Aber nee, ich glaube nur Dobby wird bezahlt. Hey, Hermine ist doch hier im Kampf für die Hauselfen. Ja, aber die wollen das ja gar nicht. Dobby sammelt ja auch alle Hüte, die Hermine strickt. Und zieht dann alle an. Dobby ist mein Held. Ja, ist der Beste. Ja, also genau, das stört mich auch am Film, weil ich glaube im 7. Film, also wird dann halt gezeigt, wie die so halt da rumlungern und Horcruxe suchen und so. Und dann wird irgendwie gezeigt, wie die so ein kleines Brot was sie so geklaut haben, auf einmal zu einem Riesenbrot machen. Mhm. Und das geht halt, glaube ich, eigentlich nicht. Mhm. Wobei doch, vergrößern kannst du ja. Aber vielleicht, naja, weiß ich nicht. Also, grenzwertig auf jeden Fall, Filmemacher. Grenzwertig. Was wir ja, glaube ich, auf jeden Fall gemeinsam haben, ist der gemeinsame Hass zu Professor Umbridge. Fuck. Umbridge geht gar nicht klar. Aber so wurde die ja auch erschaffen. Ja. Also, die ist ja so gemacht, dass jeder sie hasst, weil jeder irgendwie so eine Umbridge oder so ähnlich halt kennt aus der Schulzeit. Natürlich nicht in diesem Extrem, aber das ist halt so die Personifikation der Hasslehrerin. Ja, das stimmt. Es ist perfekt gemacht. Sie ist einfach dafür gemacht, dass du sie instantly hasst. Mhm. Und zwar also in so perfekter Weise dargestellt, die arme Frau, die die spielen musste. Also ich finde es ja super krass, diese ganzen Schauspieler, die Leute spielen, die sie, wie sie überhaupt nicht sind. Ja. So, also wahrscheinlich ist diese Frau die netteste Frau der Welt. Die coolste, ist so eine richtig coole Frau einfach. Ich hoffe es. Aber dann, stell mal vor, du triffst die jetzt im Supermarkt oder so. Ja. Instantly in die Fresse schlagen würde ich Richtiger Hass auf jeden Fall, klar. Wusstest du, dass Stephen King Professor Umbridge die beste, was heißt William nochmal? Bösewicht. Den besten Bösewicht seit Hannibal Lecter genannt hat. Echt? Richtig krass, oder? Er hat einen Brief geschrieben. Echt krass. Er hat nicht einen Brief, sondern ein Review geschrieben von dem fünften Teil von Harry Potter und er schreibt: The gently smiling Dolores Umbridge with her girlish voice, toad-like face and clutching stubby fingers is the greatest make-believe villain to come along since Hannibal Lecter. Geile Sache. Das ist mal ein krasses Lob, oder? Aber Stephen King ist eh voll geil. Also der Stephen King hat's einfach drauf. Ja, ich habe den auf Facebook geliked und der postet immer echt lustige Sachen und echt coole Sachen. Denkst du, der postet das selbst? Also jedenfalls klingt das so, als würde er das machen, ja. Der hat einen Hund und die heißt Molly und er nennt sie, wie nennt er sie? Evil, ja, ich weiß nicht, jedenfalls hat er so einen Spitznamen für sie, Evil irgendwas, Evil Molly oder bla bla bla, keine Ahnung. Also der nimmt Sachen mit sehr viel Humor, glaube ich. Ja. Und der hat auch mal gesagt, wenn er nicht diese ganzen Horrorsachen schreiben würde, dann wäre er wahrscheinlich Serienkiller mittlerweile, weil so komische Sachen immer an seiner Fantasie passieren. Ja. Das glaube ich ihm auch. Ja. So kranke Scheiße, ohne Witz, die musst du rauslassen. Sonst, keine Ahnung, was weiß ich. Auf jeden Fall bin ich sehr froh, dass er sich entschieden hat, Bücher zu schreiben, anstatt selbst irgendwie komisch zu werden. Ja, er hat auf jeden Fall den besseren Weg gewählt, das zu verarbeiten. Ich glaube auch, ja. Nämlich einfach der berühmteste Horrorautor der Welt geworden. Ja, definitiv. Nee, also das ist voll cool. Ich wusste das noch nicht, dass er das gesagt hat, aber das passt zu meinem Bild von ihm auf jeden Fall. Ja, coole Socke. Ja. Was ich ja total heftig finde, ist die Rolle von Snape. Ja. Bist du ein Snape-Liebhaber? Ein Snape-Fan? Schwierig. Da teilen sich ja die Geister. Ja. Nee, also eigentlich sind sich alle einig, dass der schon geil ist. Weil, also der ist ja auch irgendwie eine sehr tragische Figur. Ja. Und der ist auch echt ein Arschloch halt, ne? Ja. Und hat sehr viele schlechte Entscheidungen so getroffen. Ist aber halt, obwohl er so schlechte Entscheidungen getroffen hat und obwohl er so tief in dieser dunklen Seite versunken ist, macht er halt so sein Comeback, eben weil er so unendlich verliebt in Harrys Mutter war. Und das finden dann alle so süß, dass sie sich always mit Herzchen und einer Narbe und einem Zeichen der Heiligtümer des Todes tätowieren lassen und das Zeichen ist dann das A von dem Always. Oh, schön. Und so süß finden das alle. Ja, aber der war schon böse, oder? Der war doch schon bei den Todessern und klar, so. Der war schon schon noch assi. Also der ist halt so abgerutscht irgendwie. Genau, der kam aus so einer voll Assi-Familie, würde man sagen. Also in unserer Gesellschaft wäre der aus so einer Assi-Familie gekommen. Wäre bei mitten im Leben aufgetreten. Ja, genau. Und ist halt so, hat so mit den falschen Leuten halt rumgehangen, ne? Und falsche Freunde. Ja, und ist dann auch selbst halt irgendwie so ein bisschen so geworden deshalb. Ja, da sieht man mal was. Und war halt auch echt, hatte halt echt Talent auch für die Scheiße. Ja. Ja, eigentlich zeigt J.K. Rowling ja nur an der Snape-Figur auf, was passieren kann, wenn du auf die schiefe Bahn gerätst, so. Ja, genau. Also, dass so ein wenn bisschen. Du so eine einseitige Liebe irgendwie hast und deine Liebe irgendwie nicht erwidert wird, was ja. Das alles mit deiner Seele machen kann und dann rutschst du ab und wirst depressiv und flüchtest dich in irgendwelchen Sachen, wählst die AfD und Snape, AfD-Wähler. Ja, ja. Snape ist so ein typischer AfD-Wähler, ja. Der es dann nochmal geschafft hat. Wird halt dann so richtig rassistisch und so schon auch. Und ja. Ja, ich finde es höchstens in dem Sinne problematisch, dass es irgendwie so dann quasi voll toll ist, dass er die ganze Zeit noch so krass in Harrys Mutter verliebt ist. Aber es ist ja gar nicht toll für ihn. Also, ja. Das ist ja für ihn richtig schlimm und scheiße. Ja. Und er wird ja auch nie wieder glücklich. Ja, das weißt ist du, eigentlich total tragisch. Ein richtig trauriges Leben die ganze Zeit und kann einfach davon nicht loskommen. Und das ist auch ganz schön opferisch. Und das sollte man auch, finde ich, gar nicht so idealisieren. Ja. Weil das ist zwar gut, dass du dann aus so einer Motivation heraus dann im Prinzip das Richtige tust, aber wäre halt auch vielleicht geil gewesen, wenn er irgendwie, keine Ahnung, sich mit einer hübschen Hogwarts-Lehrerin dann irgendwann doch angefreundet hätte oder was weiß ich. Ja, irgendwann muss man auch drüber hinwegkommen, ne? Also es ist auf jeden Fall so ein bisschen überromantisiert. Ja, es ist nämlich echt gar nicht so gut, wenn du nicht drüber hinwegkommst dein Leben lang. Aber anscheinend wird es total, als was total Romantisches angesehen, dass das so seine One-and-Only-Liebe war. Ja, total. Aber am Ende wären ja die zusammengekommen, hätte es wahrscheinlich nur 3 Monate gehalten. Ja, gut möglich. Es war halt auch so eine komische Liebe irgendwie. Also er hat sie halt so gesehen und fand sie dann so toll, aber es war immer schon so einseitig irgendwie. Ja. Ärgerlich. Ist eine richtig tragische Sache. Total. Aber was ja natürlich richtig krass ist bei Snape, also bei Alan Rickman, beim Schauspieler, habe ich gelesen, dass in der Vorbereitung für seine Rolle, ne? Mhm. Er muss sich da mit der viel auseinandersetzen, mit diesem Charakter, um da irgendwie den gut spielen zu können. Ja. Und für diese, damit er das gut verkörpern kann, hat J.K. Rowling ihn für die Vorbereitung für seine Rolle alles erzählt. Die ganze Story? Sie hat ihn komplett gespoilert. Krass. Bezüglich der Geschichte von Snape. Okay. Abgefahren. Für Snape, also für Alan Rickman, war das total, also ich find's scheiße. Ganz ehrlich. Wenn du schon genau weißt, was passiert. Ganz ehrlich, das wird so, wann wird das aufgelöst mit Snape? Ganz spät, im 7. Teil. Das ist doch ganz am Ende fast. Ja, ja. Und du weißt die ganze Zeit über nicht, ist er, also du denkst die ganze Zeit, er ist der größte Wichser. Ja, das und dann, genau, das denkt man sehr lange. Und nach 7 Büchern, nach 7 Filmen, kommt dann diese Auflösung und du denkst dir so, ach du Scheiße, richtiger Mindfuck, ja. Richtiger Plot-Twist. Und du bist dir auf einmal gar nicht mehr sicher, ob der jetzt gut ist oder böse. Ja, also das ist schon echt geil gemacht, ne? Und für ihn war das gar nicht so. Es ist ja von Anfang an so, dass er so ein bisschen, also dass er so, nee, nicht ein bisschen, sondern dass er so total unsympathisch dargestellt wird, als richtiger Arsch, ne? Ja. Und ohne Grund wirklich einfach nur Harry terrorisiert. Ja. Und einfach nur scheiße ist und alles dafür spricht, dass er so ein richtiger Wichser ist. Und dann bestätigt sich das auch noch im 5. Teil, nee, Quatsch, im 6. Teil, wo er ja dann Dumbledore tötet. Und man weiß ja nicht, dass Dumbledore das so wollte, sondern wenn man das liest, das erste Mal, dann kommt man ja das, was die ganze Zeit Harry schon gedacht hat und ihm nur keiner glauben wollte, dass Snape nämlich ein richtiges Arschloch ist, das bekommt man dann bestätigt. Und dann ist man natürlich komplett davon überzeugt, dass es einfach ein richtiger Wichser ist und so der Anti-Hero. Und dann wird es so einfach ganz am Schluss von diesem fucking Buch aufgelöst. Und zwar auf so eine krasse Art und Weise. Dieses Kapitel über Snape ist auch wirklich so krass gut geschrieben. Boah, fuck. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal gelesen habe, boah, ich konnte erstmal nicht weiterlesen. Ich musste das erstmal verarbeiten kurz. Ist schon echt krass geschrieben auf jeden Fall. Ja, und der wusste das von Anfang an. Ja, das ist schade natürlich. Dem wurde echt einiges vorweggenommen. Aber ich finde es eigentlich auch eine geile Entscheidung. Ja, sonst könnte der auch nicht so gespielt haben. Ja, das macht irgendwie Sinn, dass der das schon wusste. Und der macht Harry ja auch nur so fertig, weil es der Sohn von James ist. Ja, klar. Natürlich. Und weil er aussieht wie James und weil es alles scheiße ist, weil es alles an James so erinnert. Ja, genau. Wie so ein Kind. Und was natürlich auch eine sehr problematische Figur ist, ist Dumbledore natürlich. Ja, natürlich. Also. Wusstest du, dass Dumbledore Bumblebee bedeutet? Was? In welcher Sprache? In altem Englisch. Okay, voll süß. Aber nee, wusste ich nicht. Passt voll. Ja, passt wirklich ein bisschen. Ja, also nee, weil ich meine, der ist ja schon so der geilste Typ erstmal, für richtig lange wird er ja als der Übershit so porträtiert, ne? Mhm. Und dann fängt man aber halt irgendwann an, darüber nachzudenken, warte mal, war es eigentlich wirklich so geil, was der so gemacht hat? Weil das ist so der fucking mächtigste Zauberer, den es so gibt. Und er lässt halt Harry so in alles reintappen, bewusst. Ja. Er verhindert auch nicht, dass Snape ihn komplett terrorisiert oder ihn mega unfair behandelt, sondern lässt einfach so den Dingen seinen Lauf und greift nur ein, wenn er so unbedingt muss. Ja, gut, vielleicht war das alles wichtig für Harrys Charakterentwicklung, aber sonst wären die Bücher und Filme auch langweilig gewesen, wenn jedes Mal klar. Dumbledore dazwischen kommt und sagt, so, mein ich junger Padawan. Ja, genau, jetzt geht ihr Kiddies mal schön nach Hause. Würde ja wenig passieren, Zähne putzen ab ins Bett. Der Albus räumt jetzt hier mal auf. Aber ja, zum Beispiel eigentlich den kompletten ersten Teil hätte Dumbledore schon auch verhindern können. Also, ja. Und er hätte sehr viel verhindern können. Und im Prinzip habe ich mal so einen Beitrag gelesen und ich finde, das stimmt auch, ist das so 7 Jahre lang im Prinzip schon Kindesmissbrauch, was er so betreibt. Ja, es ist schon ganz schön krass auf jeden Fall. Der ist ein bisschen sadistisch. Nee, der ist einfach sehr, boah, kalt irgendwie. Also er ist sehr, sehr krass rational irgendwie unterwegs. Ja, und dann ist er wieder so verrückt. Ja, also, genau. Und dann ist er wieder so quirky und so irgendwie lustig und auch liebevoll, aber er wird ja im Buch viel quirkiger dargestellt als im Film. Das stimmt, ja. Und J.K. Rowling wollte ihn ja auch eigentlich viel verrückter mit so bunten Umhängen und so. Und er ist eine sehr ernste, weise Figur geworden. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass er so quasi versucht, keine Vaterfigur für Harry zu werden. Ja. Er hält sich schon so von ihm fern, quasi. Ja, aber er wird halt trotzdem eine Vaterfigur. Sag mal, diese Aufgaben da, um an den Stein der Weisen zu kommen, sind die nicht alle von Dumbledore? Nee, von Dumbledore ist nur das mit dem Spiegel. Ah. Und die anderen Lehrer haben sich dann die Sachen ausgedacht. Also McGonagall hat das Schachspiel so zum Leben erweckt. Quirrell hat einen Troll reingeschickt, den er aber halt dann selbst bewusstlos gemacht hat natürlich wieder. Aber sag mal, merken die das nicht, wenn jemand in ihrer Aufgabe gerade ist? Ja, sollte man natürlich meinen, ne, dass man das merken würde. Und sollte man auch eigentlich meinen, dass besser geschützt wäre, als dass da 3 Elfjährige durchkommen. Ja, Und ich stelle mir halt die ganze Zeit vor, der Quirrell ist ja vor denen dadurch. Ja. Und das wird ja nicht gezeigt. Ja. Es wird ja dann nur am Ende gezeigt, wie er vorm Spiegel steht. Ja. Und ich habe mir gerade vorgestellt, wie das ausgesehen hat, als Quirrell diese ganzen Aufgaben erledigt hat. Oh, weil welche Figur hat Quirrell beim Schachspiel eingenommen? Boah. Gute Frage, nicht? Was würdest du sagen? Vielleicht hat er gecheatet. Ich wette, er hat irgendwie gecheatet. Aber wenn er eine Figur war, dann war er auf jeden Fall, dann hat er bestimmt sich zum König gemacht oder so. Aber der Voldemort hat ja auch die ganze Zeit mitgedacht, oder? Es war ja, ja, er hat es ja nicht alleine gemacht. Ja, klar, der hat ihm schon gesagt, so was er tun soll. Ist Voldemort dann nicht so einer, der einfach sagt, zerstör den ganzen Fick hier? Aber er selbst kann das ja nicht machen. Ja, ne? Genau. Aber Quirrell hätte es vielleicht auch nicht gekonnt. Ja, puh. Ja, ich glaube, für heute haben wir genug über Harry Potter geredet. Am End? Also ich kann natürlich stundenlang über Harry Potter reden. Vielleicht aber machen wir nochmal so eine Folge, wenn du noch so genau viel Bock hast. Auf jeden Fall noch mehr random Harry Potter Facts. Ja. Hast du Lust auf eine neue Rubrik? Hau raus, ich bin immer dabei. Die neue Rubrik ist Tipps von Anne und Ruben. Okay. Wir legen euch unsere liebsten Alben, Filme, Serien und Bücher ans Herz, damit mehr Leute wunderschöne Sachen erfahren. Geile Sache. Hast du schon direkt eine Idee, ein Buch, ein Film, Serie, ein Album? Hui, okay, also wir haben gerade so viel über Harry Potter geredet. Ich kann euch schon mal sagen, was ihr nicht lesen solltet. Und zwar dieses Harry Potter Spin-off, muss man eigentlich schon sagen, nämlich The Cursed Child. Das ist ja dieses Theaterstück, was die dann noch geschrieben hat. Und das, liebe Hörer, ist scheiße. Es ist leider einfach nicht gut. Und es liegt auch daran, dass sie es halt auch nicht selbst geschrieben hat. Aber wie sie dazu ihr Okay geben konnte, ist mir wirklich immer noch ein Rätsel. Es ist nämlich wirklich einfach, ich muss nochmal sagen, scheiße. Ja, und deshalb habe ich das tatsächlich auch nicht gelesen, weil du hast es natürlich an einem halben Tag durchgehabt und hast dann direkt gesagt, Mann, was ein Kack. Ja. Du warst mega abgefuckt und enttäuscht. Schon, ja. Und hat mir nicht viel Motivation gegeben, das zu lesen. Also ich sag mal, wenn du was zu lachen haben willst, ne, dann kannst du das schon mal lesen. Aber warum muss man da lachen? Weil es absurd ist. Ist witzig? Es ist so ein bisschen auf witzig gemacht teilweise, ja. Aber es ist absurd. Und es ist halt auch natürlich ein Skript. Also es ist kein Buch, sondern du liest quasi die Theaterhandlung mit. Ja. Ja. Naja, wie auch immer. Was ihr dagegen lesen könnt, wenn ihr dicke Bücher mögt, und ich meine wirklich dicke Bücher, ist die Otherland-Serie von Ted Williams. Oh je. Ja, ich weiß, ist echt für Freaks ein bisschen. Also, wenn ihr generell nicht abgeschreckt werdet von Science-Fiction und Fantasy-Literatur, dann könnte das auf jeden Fall was für euch sein. Also, Vorwarnung, das sind 4 Bücher. Und ich glaube, jedes davon hat über 1000 Seiten oder an die 1000 Seiten. Also es ist schon eine Menge Holz und es ist auch klein gedruckt. Aber ich finde, dass, ich weiß nicht genau, wann die Bücher rausgekommen sind. Das ist auf jeden Fall schon eine ganze Weile her. Also ich war noch ziemlich jung. Und Ted Williams ist sowieso ein geiler Autor und der hat wirklich darin diese ganze Virtual Reality Thematik, die jetzt gerade echt mega aktuell wird, krass gut aufgegriffen. Also damals schon wirklich sich genau überlegt, was wohl passiert, wenn diese Virtual Reality Technik irgendwann Wirklichkeit wird. Und jetzt wird sie halt einfach fucking Wirklichkeit. Und es ist natürlich noch nicht so krass wie in diesem Buch. Da wird es wirklich auf die Spitze getrieben, aber ist wirklich sehr, sehr interessant und ich will es die ganze Zeit auch schon mal wieder lesen und komme aber nicht dazu, weil es so fucking dick ist und ich so viel zu tun habe, aber das kann man wirklich mal lesen. Also merkt euch Otherland-Serie von Ted Williams. Ja, okay, aber wehe, du haust jetzt hier in jeder Folge deine ganzen Fantasy-Schinken raus. Ne? Nee. Und dein ganzes Bücherregal, Leute, steht voll mit diesen hässlichen Covern von diesen Fantasy-fetten Schinken. Ja, ich gebe ja zu, das ist jetzt nicht unbedingt die eine der coolsten Sachen, die man so machen kann. Aber ich hatte eine Menge Spaß mit diesen Büchern. So, jetzt hast du ein Buch empfohlen, jetzt empfehle ich einen Film. Ich bin gespannt. Erinnerst du dich an A Cure for Wellness? Oh mein Gott, ja. Alter Schwede. Wir waren im Kino, wir wussten nicht, was für ein Film kommt. Warum waren wir in diesem Kino? Es war ja keine Sneak, ne? Das war, weil ein Kumpel gesagt hat, lass mal in diesen Film gehen, der soll gut sein. Der hat ein Freund hat ihm den irgendwie empfohlen. Genau, wir sind einfach spontan da reingegangen. Und dann war das dieser mega krasse Film, ja. Was wir halt wirklich überhaupt nicht erwartet haben. Wir sind da rausgekommen mit so zitternden Knien und gläserndem Blick, weil echt wir so krass traumatisiert waren und wir waren so, noch die ganze Nacht habe ich so wach gelegen und an diesen Film gedacht und konnte echt nicht gut schlafen und es hat mich noch ein paar Tage lang auf jeden Fall beschäftigt. Also, falls ihr schwache Nerven habt, solltet ihr vielleicht den nicht angucken. Also, es ist jetzt kein Horrorfilm, wo mega viel Blut spritzt und Leute den Kopf abgesägt bekommen, sondern es ist ein Film, der, sagen wir mal... Es spielt mit deinen Ängsten auf jeden Fall. Es ist auch eklig. Ja, es ist und eklig. Und es ist aber halt richtig gut. Ja. Im Prinzip, wenn ich das jetzt zusammenfassen müsste, würde ich sagen, eine Beklemmung von Shutter Island gepaart mit ganz komisch abgespaceden freaking Sachen. Ich muss sagen, dass dieser Film so freaky war, dass mein Körper, und da ist mein Körper gut drin, schon wieder verdrängt hat, worum es genau ging. Also ich weiß noch, dass Aale eine große Rolle gespielt haben in diesem Film. Also wenn ihr eine Aalphobie habt, solltet ihr es auf keinen Fall gucken. Das ist nämlich richtig crazy. Also der Film heißt A Cure for Wellness, also eine Heilung für Wohlstand oder eine Heilung für Wohlsein. Wohlsein, ja. Ja, genau. Viel Spaß mit dem Film. Ich weiß nicht, ob es ihn irgendwo zu schauen gibt, aber kinox.to ist euer Freund. Sowas kannst du doch nicht sagen. Ja, deshalb sind wir anonym. Okay, cool. Um sowas sagen zu dürfen. Okay, gut. Und aus noch ein paar anderen Gründen. Ja, also Freunde, schaut einfach den Film. Ich würde auch jetzt nicht mehr darüber erzählen. Das Geile daran ist nämlich, dass man so nicht so damit rechnet, was so passiert alles. Genau, geht ganz... unbefangen hinein, so wie wir. Und werde traumatisiert. Viel Spaß. Ja, viel Spaß. Das war's auch schon mit dieser Folge. Vielen Dank für euer Zuhören. Wie immer könnt ihr uns gerne alles, was ihr uns mitteilen wollt, Kritik oder Lob oder alles, was ihr wollt, dass wir das lesen, an unsere Mailadresse schreiben. Nämlich mail@zweipersonenhaushalt.de. Auf Facebook könnt ihr uns auch liken. Vielleicht seid ihr der Erste, der uns auf Facebook liked. Wir haben nämlich natürlich eine Facebook-Seite, aber aufgrund der Tatsache, dass wir anonym sind mit diesem Podcast, konnten wir natürlich keinen unserer Facebook-Freunde dazu einladen, die zu liken. Also der Erste, der diese Facebook-Page liked, ne? Der kriegt einen Keks. Wenn ihr uns eure Adresse schreibt, dann kriegt ihr was Nettes. Ja, auf jeden Fall, genau. Liked uns und schreibt uns eine Nachricht und dann schicken wir euch was. Ihr findet uns auch auf iTunes und auf SoundCloud. Und das war's. Bis zum nächsten Mal. Habt euch lieb. 2人の世帯、アンとルーベンと一緒に。ダブルベッドからのポッドキャスト。 Das war japanisch.